WDR 5 Erlebte Geschichten. Das für deutsche Verhältnisse ungewohnte Bild ging 1992 rund um die Welt. Nicht nur Deutschland, nein, die ganze Welt hatte ihre erste evangelisch-lutherische Bischöfin, und zwar in Hamburg. Maria Jepsen, 1945 in Schleswig-Holstein geboren, war für den Sprengel Hamburg zur Bischöfin gewählt worden, mit der für die Pfarrer der nordelbischen Kirche üblichen Halskrause. 16 Jahre später übernahm sie auch das Bischofsamt des Sprengels Hamburg-Lübeck, um 2 Jahre später zurückzutreten, nachdem der Spiegel berichtete, sie, die Bischöfin, habe von sexuellen Übergriffen eines Pfarrers gewusst und nichts dagegen unternommen. Dass eine Frau das Bischofsamt würde übernehmen können, glich einer Sensation, wenn es auch schon mehrfach Anläufe anderer Frauen in der nordelbischen Kirche gegeben hatte. Doch zweimal scheiterten Frauen vor Maria Jepsen, die sich 1992 dann bemerkenswerterweise im ersten Wahlgang durchsetzen konnte. Ich bin 1945 geboren, am 19. Januar. Bin immer ganz stolz gewesen, als Kind Kriegskind zu sein. Denn ich bin in Bad Segeberg geboren, in Holstein, und da gab es so gut wie kaum etwas vom Krieg. Als ich getauft wurde im April 45, waren immer Tieffliegeralarm. Aber eigentlich sind wir in einer Gegend aufgewachsen, die vom Krieg gar nichts mitbekommen hat. Und ich bekam mit viele, viele Flüchtlinge, die konnten viele Geschichten erzählen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte auch irgendwas erzählen können. Und habe dann auch in der Schule angegeben, wir sind auch Flüchtlinge, denn wir waren ja von der einen Straße in die andere gezogen. Aber da merkte man, wie Kinder nicht was ganz Besonderes sein wollen. Ich wollte sein wie alle anderen, und die anderen hatten ihre Geschichten. Im Nachhinein denke ich so manchmal, ich wollte Flüchtling sein. Was Flüchtling sein bedeutet, erleben wir ja in den letzten Jahren in ganz schlimmer Weise. Aber als Kind und Jugendliche war das einfach nur was Besonderes. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt mit 3 älteren Geschwistern, mit viel Familie am Ort. 4 Geschwister sind ja nicht immer nur friedlich und freundlich miteinander. Wir haben viel gestritten. Und als Jüngste war ich besonders das Objekt von den anderen, auf die eine Seite gezogen zu werden, auf die andere. Und dann mussten wir aufschreiben vom Psalm: Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander sind. Also einmal schon, an sich heißt es Brüder, das hat meine Mutter schon geändert, Geschwister. Und das haben wir einmal aufgeschrieben, manchmal mehrfach aufgeschrieben. Ich finde das sehr schön, denn es ist ein sehr schönes hebräisches Lied inzwischen, Hinimatov Umanayim. Und Kinder lernen manches auch nur mit wiederholter Betonung, das muss anders werden. Und ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Auch wenn meine Eltern sich haben scheiden lassen, das war nicht ganz einfach. Aber ich war klein, ich war 5, 6 Jahre alt, hatte eine enge Mutterbeziehung und habe das später erst gemerkt, wie schwer das ist, eine Mutter, die geschieden ist. Und ich habe im Studium noch Schwierigkeiten gehabt, wenn ich angeben musste, Vater, Mutter, geschieden. Das war für mich später immer wie so ein Makel. Und ich habe im Nachhinein auch gemerkt, für meine Mutter war es nicht immer leicht, denn sie wurde doch etwas sehr von oben herab betrachtet. Obwohl sie nun eine gut ausgebildete Frau war, musste sie ihre Ausbildung als Studienrätin noch nachholen. Aber es waren bittere Zeiten, glaube ich, für Frauen damals. Also ich bin ein etwas seltsames Kind gewesen, wahrscheinlich als 4. von alleinerziehender Mutter dann auch. Und ich habe oft ausgereizt. Auch in der Schule war ich eigenwillig. Ich weiß, als ich den Lateinunterricht hatte, da war ich etwas nachlässig und kriegte eine sehr schlechte Zensur. Und das fand ich ungerecht, denn wir hatten einen neuen Lateinlehrer gekriegt. Und so mit 13, 14 Jahren wird man dann ja plötzlich wach für die Lehrer. Damals war es so. Und wir schwärmten alle für ihn. Und er sollte mich nun auch gut finden. Und da habe ich mich unheimlich angestrengt und hat mich auch gut gefunden. Fand ich wenigstens. Später habe ich bei ihm dann nochmal Griechisch gelernt. Aber es war so, ja, so kindliches Verliebtsein, will ich mal so sagen. Das hat mich gereizt. Und dadurch habe ich auch die Freude am Lateinischen beibehalten. Das habe ich nachher ja auch studiert und Griechisch. Also das ist manchmal so ein kleiner Klick, der umgeknickt werden muss. Und dann merkt man, ach, es bringt ja Spaß. Und das ist oft im Leben so. Also nur glatt geht es selten. Es muss irgendwas dazukommen. Ich musste mich ärgern, dann muss ich dafür kämpfen. Und dann merke ich plötzlich, ach, das ist auch was. Manchmal wurde es auch nichts. Aber hier hat es den Erfolg gebracht. Ich habe am Anfang meines Studiums viele lateinische Briefe geschrieben, auch mit meiner Schwester, die Latein studiert hatte. Und ich habe Vorlesungen nur auf Latein gehört. Es war wunderschön. Das war in Tübingen und dann habe Griechisch und dann habe ich nachher Hebräisch gelernt. Und über das Hebräische bin ich mehr zur Theologie gekommen. Auch jeden Tag lese ich bis heute 2 Seiten Hebräisch, 1 Seite Griechisch, Latein weniger. Am Anfang meinte ich schon, nach 3 Semestern, ich hätte alles sozusagen intus. Ich hatte die Scheine da und ging dann nach Kiel. Und da lernte ich meinen Mann kennen. Richtig gesagt, er lernte mich kennen beim Hebräischkurs. Und wir trafen uns dann in Marburg und dann merkte ich, er hatte mehr Interesse an mir und dann fing es an, dass wir befreundet waren. Und er hat mich dann eigentlich auch zur Theologie verleitet. Nicht bewusst, aber es war viel Interesse an der Theologie, noch mehr als an den Sprachen. Und dann war so klar, dass ich beim Theologischen bleib und auch in die Ausbildung ging. Es war insofern was Besonderes, dass es Ehepaare noch nicht gab, die gemeinsam ins Pfarramt gingen. Frauen durften überhaupt erst ganz neu dann Pastoren werden. Also angefangen haben wir 72 und 69, 70 wurde erst erlaubt, dass Frauen die Rechte einer Pastorin haben könnten in Deutschland und weltweit immer noch nicht. Als wir 1972 ordiniert wurden, hieß welche Gemeinde. Und an die Westküste, an der Nordsee, da wollte keiner hin. Aber wir hatten Interesse. Und es war in Meldorf, in Dithmarschen, eine Gemeinde, wo 2 Pfarrstellen frei waren. Das war natürlich für uns gut. Wir hatten beide 100% Pfarrstelle. Und es ist bei einer jungen Ehe auch eine gewisse Konkurrenz. Der eine kommt besser an oder die andere kommt besser an. Aber wir hatten ganz strikt unsere Gemeindebezirke. Ich hatte 5.000 Gemeindeglieder, mein Mann gut 3.000. Wir waren voll ausgelastet, sodass die Konkurrenz eigentlich nur am Sonntag auf der Kanzel war. Sind da mehr gewesen oder nicht? Was aber albern ist. Wenn junge Ehepaare anfangen und sie müssen sich eine Stelle teilen, das ist eine große Belastung, weil da alles abgesprochen werden muss. Wenn sie dann auch Familie hat, wer ist mehr im Beruf, wer wird eventuell nachher mehr Pfarrstelle übernehmen? Die Frau geht immer zurück und die Männer stehen draußen im Leben. Und so haben wir diese Konkurrenz nicht gehabt. Wir haben keine Kinder. Wenn wir Kinder gehabt hätten, hätte ich den Beruf aufgeben müssen. Das war so. Also ich hätte nicht auf den Beruf ganz verzichten können. Mein Mann hätte es eher gekonnt. Und das war für mein Bischofsamt insofern für mich sehr positiv, dass mein Mann es ihm wirklich völlig freiwillig tat. Und für ihn war es ein Geschenk, dass er so leben konnte. Und ja, wir haben beide sehr unterschiedliche Charaktere. Mein Mann liebt es eigentlich, zurückhaltend zu sein, zu lesen, macht nicht so gerne viel unterwegs sein und auftreten. Jetzt im Alter ist es noch ausgeprägter. Und dann auch nach 18 Jahren Gemeindearbeit sagte er, es reicht mir, ich weiß, ich kann das, ich muss es nicht beweisen. Ich würde gerne mehr Zeit haben für Literatur. Er hat immer für sich etwas geschrieben und war damit sehr froh und glücklich. Und das war für mich nachher als erste Pröbstin in der Nordäbischen Kirche und auch als erste Bischöfin sehr hilfreich, weil er dadurch auch Zeit für mich hatte. Sollte mir den Rücken stärken, ja. Mich auch warnen vor bestimmten Amtshierarchien, die dann jetzt auch manchmal verderben. Also er war immer sozusagen der normale Punkt in unserem Leben, der mich runtergehalten hat, gezogen hat, wenn ich mal abdriften wollte. Und wir sind in Nordelbien eine besondere Kirche immer gewesen. Wir hatten 3 Bischofsämter und 3 Bischofsämter waren da für die verschiedenen Bereiche. Und da war es natürlich am ehesten möglich, eine weibliche Bischöfin zu bekommen. Denn es waren ja immer noch 2 Männer da. Und ich habe eifrig gesucht und alle möglichen Frauen gefragt und plötzlich wurde ich gefragt. Ich konnte es gar nicht begreifen, wollte es auch nicht, weil ich sagte, das ist eine Stufe zu hoch oder zu fremd für mich. Da hat mein Mann mich bedrängt und sagte, wenn ihr Frauen immer rummeckert, dann dürft ihr auch nicht kneifen. Und ich habe dann 14 Tage Bedenkzeit gehabt und habe gesagt, na, ich will reingehen in den Wahlausschuss und habe nicht damit gerechnet, dass ich gewählt werde. Aber kneifen wollte ich auch nicht. Ich wurde dann glücklicherweise im ersten Wahlgang gewählt. Das Ganze war im April 1992 und es war schon heftig. Kaum war bekannt, dass ich aufgestellt war als eine Kandidatin, die Medien voll von Artikeln, nicht gerade schön. Eine Frau untersteht sich, dass sie in die Männerdomäne rein will, die Heretikerin, die Feministin Blaustrumpf, sie vergeht sich am Evangelium, sie verdreht die Bibel, weil die Frau sich unterzuordnen hat und das Wort, das Paulus untergeschoben wurde, das Weib schweige in der Gemeinde, wurde immer wieder vorgehalten. Es waren dann auch Begründungen, dass wir eben nicht sauber und reine Geschöpfe sind. Durch die Menstruation würde ganz vieles vergiftet werden. Also das war hanebüchen. Und es wurde immer wieder die Aufforderung laut und leise mit Briefen gestellt, treten Sie zurück. Sie können vor Gott nicht bestehen und Sie bringen die ganze Kirche in Unglück. Als ich gewählt wurde, wurden die Konservativen hellhörig. Aber es war allgemein ein Beglücktsein, eine Freude. Kirche wird wahrgenommen und Kirche wird ein weibliches, ein freundliches, ein, ich sag mal, demokratisches Gesicht bekommen. Das war zu spüren. Und deswegen konnte ich auch mit den hämischen Kommentaren und die bösen Briefen, E-Mail gab's glücklicherweise damals noch nicht, konnte ich auch umgehen. Aber es war manchmal hart und sehr laut war auch Hans Apel damals, der entsetzt war. Ich bin aber sehr froh und dankbar, dass ich später mehrere Gespräche mit ihm gehabt habe. Ich gesagt, Herr Apel, es geht nicht, wir müssen miteinander reden. So geht das nicht. Über Medien kann man nicht kommunizieren. Und es waren gute Gespräche und wir haben es nie an die große Glocke gehängt, denn das war eine persönliche Aussage. Und er war ein sehr ernsthafter und es gibt immer mal Krisen, wo man dann auch eine seltsame Position vertritt. Meine Einführung wurde sehr groß gefeiert mit Repräsentanten aus der ganzen Welt. Es war der schwedische Erzbischof da, damit sozusagen die Tradition des richtigen Bischofsamtes auch eingehalten werden. Der katholische Bischof und der Rabbiner, auf die ich Wert gelegt hatte, die durften in der Kirche nicht reden, sondern nachher im Rathaus, was auch sehr feierlich war. Man wollte nichts falsch machen. Und es stand die evangelische Kirche in Deutschland klar dahinter, dass eine Frau Bischöfin werden sollte. Weltweit die erste und in Deutschland eben auch. Und die EKD hat ganz klar eine Schrift rausgegeben, wer ordiniert ist und Pastorin ist, kann auch Bischofin werden. Das war ein sehr deutliches Zeichen, ihr müsst diese Frau anerkennen. Und deswegen war ich froh, dass ein paar Jahre später Margot Kiesmann da gewählt wurde. Es ist seltsam, als ich 1992 gewählt war, hatte ich mit einer bedeutenden Journalistin ein Gespräch und die sagte, ach wissen Sie, das ist doch dumm. Jetzt haben Sie sich für die Juden geäußert und nun wollen Sie auch noch für die Homosexuellen und Frauen. Eine Randgruppe reicht. Und da habe ich gesagt, es geht gar nicht um Randgruppen, es geht um die Gerechtigkeit Gottes, um die Würde von Menschen. Da kann ich nicht sagen, die einen haben eine Würde zugebilligt bekommen und die anderen nicht, sondern es geht darum, dass jeder Mensch eine Würde hat, mit Barmherzigkeit gekrönt ist. Und da muss ich drauf achten. Kann ich gar nicht anders. Dann hieß es immer, Homosexuelle dürfen nicht ihre Sexualität von der Kanzel predigen. Das mache ich auch bei Heterosexuellen nicht, wenn sie ihr ganzes Liebesleben erzählen. Und ich habe so viele homosexuelle Pastoren ordiniert, die hervorragend waren. Damals durfte ich das gar nicht sagen. Ich verschweige das. Ihr könnt euch darauf berufen, dass ich Bescheid weiß. Ich stehe voll hinter euch und sage das euren direkten Vorgesetzten. Es hat geklappt. Heute ist es fast normal. Dann waren es die Frauen, dann waren es Juden. Judenchristen ist für mich ein Thema von Kindheit an gewesen. Obdachlose und Arme, völlig klar, die gehören zur Gemeinde dazu. Es waren ganz viele Themen, die ich aufgegriffen habe und die jetzt heute so manchmal so selbstverständlich sind. Und ich warne immer davor zu sagen, jetzt haben wir es erreicht, sondern sage ich, bleib bitte dran, sehr sorgfältig dran, damit es sich so verfestigt, auch in der Literatur, in der Sprache, im kirchlichen Miteinander. Und ich wurde gerne als sanfte Feministin bezeichnet von außen. Das fand ich auch ganz richtig, denn ich bin den konsequenten feministischen Theologinnen nie konsequent genug gewesen, weil ich ja auch im ganz anderen Umkreis lebte. Ich lebte ja im stark männlich geprägten Umfeld und ich habe mich manchmal geärgert in manchen Gremien, politischen, gesellschaftlichen, genauso wie im kirchlichen. Wenn da 40, 50 Leute zusammen waren, musste ich immer die Frauenfrage ansprechen. Denn wenn ich das nicht tat, kam es gar nicht vor. Feministische Theologie ist vor 30 Jahren entstanden und sehr unterschiedliche Wege gegangen. Wie sehen wir als Frauen biblische Geschichten? Wie haben wir als Frauen die Kirchengeschichte bewegt? Wie wollen wir als Frauen angesprochen werden? Nicht nur als die Brüder, nicht nur über die Beispiele, Gott ist der Herr und der Richter und der König, sondern auch die weiblichen Seiten Gottes zu entdecken. Wir haben jetzt gerade zur Reformationszeit manche Frauen entdeckt, die im 16., 17. Jahrhundert so klar von der Mutter Gottes gesprochen haben. Oder Gott als Mutter, nicht nur der Vater. So Frauen, die nicht nur geschwiegen haben, sich untergeordnet haben, sondern auch ihren Glauben lebten und zeigten. Und das ist das, was wir als feministische Theologinnen der Amtskirche sozusagen auch tun, dass wir biblische Geschichten mehr aus dem Blickwinkel von Frauen auch sehen. Und jetzt ist es so, dass wir viele Frauen im Pfarramt haben, 40-50%. Allerdings nicht in leitenden Ämtern. Der ganze Ansatz im leitenden Bereich ist doch sehr männlich. Und es müssen die Strukturen geändert werden. Die ganze Frage Missbrauch in der Kirche, die ja jetzt von beiden Kirchen ständig behandelt wird, zeigt ja deutlich, wie Frauen durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte und was mich betrifft eben auch in den letzten Jahren behandelt worden sind, die auf Missbrauch achten und das anzeigen und sehr genau sind und immer wieder gedrängt haben wie ich, da müssen wir was machen und da ist was, wir wurden belächelt und wenn es dann an die große Öffentlichkeit rangeht, dann wird geschwiegen und distanziert man sich davon. Und ich habe es gemerkt, als ich zurückgetreten wurde, wie viele sich davon distanziert haben und wie dieses Thema weggewiesen wird. Das heißt, Frauenthemen, die sind unangenehm. Wenn die Männer sich vergangen haben, dann wurden sie versetzt. Das war alles gar nicht so schlimm. Das waren ja nur Männer, während die Mädchen, die jungen Frauen, die aufreizend sind, sexuell unverantwortlich sozusagen umgegangen sind, die waren immer schuld. Und dies zeigt sich eigentlich so, dass wir die Gleichstellung, Gleichbewertung von Frauen und Männern noch nicht erreicht haben. Vielleicht in 2, 3 Generationen, vorher sicher nicht. Und die Frage von Missbrauch hat mich vom ersten Jahr als Bischöfin an beschäftigt. Weil ganz am Anfang schon Frauen kamen, die sagten, jetzt haben wir eine Frau an der Spitze, wir können das deutlich sagen. Und ich habe mit denen damals gerungen und habe es zum Teil hinbekommen, dass die vor dem Kirchengericht Aussagen gemacht haben und dass bestimmte Männer, die wirklich Schlimmes getan haben, auch belangt wurden. Pastoren wurden vors Kirchengericht, aber man konnte nichts machen, weil es verjährt war, was sehr bitter war. Und in diesem letzten Fall war es für mich ungeheuerlich, was da war. Und ich habe gesagt, wir müssen sofort ran, es muss aufgedeckt werden. Und ich merkte, es war schon recht viel Zurückhaltung. Und dann sollte es aufgearbeitet werden. Ich wurde eigentlich mehr oder weniger rausgedrängt, weil es plötzlich hieß, ich wusste gar nicht, was los war, ich könnte ja auch da beteiligt sein. Fiel aus allen Wolken, dass mir unterstellt würde, ich hätte das nicht ernst genommen, was Frauen angetan wurde. Das war einfach für mich unvorstellbar, ist bis heute noch für mich unvorstellbar, dass meine Institution verwaltungsmäßig sich distanzierte. Und das war bis zum Schluss, als die Medien sagten, nun sagen Sie doch, was los ist, Sie hätten noch was machen können. Und da habe ich gesagt, ich bin als Bischöfin nicht die Vorgesetzte, ich bin die Seelsorgerin, aber die Vorgesetzten sind woanders. Das ist immer wieder erklärt, aber Medien wollten das nicht wahrhaben. Und wenn da jemand eingesprungen wäre, ganz klar, und hätte gesagt, ja, das ist so, wie sie sagt, dann wäre es sicher leichter gewesen. Aber ich merkte, ich hatte den Rückhalt da nicht. Und natürlich ist man froh, wenn eine dann Sündenbock ist und das auch annimmt. Und ich hatte gehofft, dass dadurch auch Ruhe käme. Die Medien ruhig werden, alle anderen ruhig werden, da hat eine Schuld auf sich genommen, dann ist erstmal der Druck draußen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich auf der Kanzel um meine Glaubwürdigkeit fürchten musste. Es haben mir viele gesagt, machen Sie weiter, aber wenn ich auf der Kanzel da stand und dann wusste ich nicht, sind da welche, die dich für eine Heuchlerin halten, die Vertuscherin ist, das konnte ich nicht machen. Und dann mochte ich auch nicht mehr. Und dann ist es für mich glaubwürdiger, dass ich zurücktrete. Mir ist es sehr schwer gefallen, sehr schwer gefallen. Auch in der Zeit danach, weil ich mich immer als Missbrauchsbischöfin fühlte, bis ich dann irgendwann von der Bevölkerung auch mitkriegte, die sah mich ja doch anders. Aber es war ein Makel, diese Missbrauchsbischöfin war ein Makel, den ich getragen habe. Und wo ich immer dachte, es ist ein Bruchteil von dem, was betroffene Frauen zu tragen hatten. Margot Giesmann, die mir dann auch gleich schrieb, ich habe Mist gemacht, deswegen musste ich zurücktreten. Du hast aber keinen Mist gemacht, warum bist du nur zurückgetreten? Das sind Augenblicke, die gut tun. Und wenn ich an Nikolaus Schneider denke oder Manfred Koch, Margot Giesmann, die stehen voll hinter mir und sagen, es ist auch gut, dass du es gemacht hast, dass du die Klarheit gezeigt hast und nicht das irgendwie aussitzt, sondern das muss uns als Kirche, uns als Frauen und Männer eigentlich auszeichnen, dass wir auch bereit sind, Konsequenzen zu ziehen und nicht einfach so rumwursteln, als wäre nichts richtig gewesen. Ich fand, ich war das den Frauen gegenüber auch schuldig. Ich habe in meinem Konfirmationspsalm, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Deines Fußes Leuchte, es ist kein Riesenscheinwerfer, sondern so eine Leuchte und ich muss langsam vorangehen und spüre auch, da ist ein Weg, ich bin nicht alleine. Und ich merke, dass diese Psalmen einfach gut tun. Die sprechen ins Herz und jeder Psalm endet sozusagen mit dem Happy End, dass Gott dann doch freundlich ist, mich aufnimmt. Das sind schon Geschichten, die Mut machen. Und gleichzeitig muss ich auch zum Gottesdienst gehen. Ich muss mit anderen singen und beten und bin Vorsitzende eines kleinen Vereins geworden, Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing. Das ist ein Außenlager vom KZ Neuengamme. Und jetzt habe ich auch die Zeit, das ausführlicher zu machen, sodass ich hier in Husum, Nordfriesland, dann und wann mal als Pastorin auch mit aushelfe. Aber mein Hauptgebiet ist eigentlich zivilgesellschaftlich ein Ehrenamt zu haben. Ich rauche noch, ja. Ich rauche weiter ganz streng, nur 2 Pfeifen am Tag. Bin ich ganz streng, denn sonst kann das ganz schnell mehr werden. Das ist eine Gemütlichkeit, die ich früher als Bischöfin genossen habe, Pfeife zu rauchen. Das heißt, immer so eine Stunde habe ich dann Zeit am Schreibtisch. Da kann mich nichts stören. Man braucht Ruhe dafür. Und ich merke es jetzt eben auch, das tut gut dann. Und unter einer Stunde soll man es nicht machen, denn es ist schade drum. Die erste deutsche Bischöfin, die Theologin und Pfarrerin Maria Jepsen, die vor 25 Jahren in ihr Amt gewählt wurde. Eine Sendung für die WDR5-Senderei Erlebte Geschichten am heutigen Reformationstag von Andrea Lieblank. Morgen, am 1. November, dem Allerheiligentag, wieder Erlebte Geschichten um 18.05 Uhr und 22.30 Uhr, dann mit dem preisgekrönten Dokumentarfilmer Marcel Ophüls, der 90 Jahre alt wird. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.